Hast du gedacht, du bist hier sicher? Bist du wie betäubt? Macht der Medizin sich nicht? Fühlst du dich verfolgt? Hast du schwache Nerven? Raubst du Sorgen und Schlaf? Sehnst du dich nach Wärme? Halten alle Träume dich wach? Hast du Angst um dein Leben? Komm, Pan, hör mir hoch. Fühlst du dich belogen? Fürchtest du den Tod? Hörst du diese Reden kommen? Thank you. Protein, Chitin, Codein, Timazepam, Nitrazepam, Phenobarbital, Aminitrich, Dextroproxifen, Methadon, Nalbuphen, Reditin, Pentazocin, Buprenorphin, Dextromoramid, Chlorothiazepam. We'll be right back.